weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich gleich nach Lincoln rausfuhr. Oder wieso ich statt zur Villa der Haslams zur Schule einbog. Vielleicht dachte ich an Jerry. Schließlich war Jerry ja mein eigentlicher Klient. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich hinter die Schule fuhr. Erst später wurde mir klar, dass es die Wagenspuren waren, die sich in den grünen Rasen eingegraben hatten, wo eigentlich kein Fahrzeug hätte fahren sollen. Oder nein, es war das ständige Brummen eines Automotors. Der Motor lief und ein gewellter Staubsaugerschlauch schlängelte sich vom Auspuff durch das rechte Hinterfenster in den Innenraum. Irgendjemand saß in dem Wagen. Ich stieg aus und rannte die letzten Meter. Vielleicht dachte ich, ich könnte mich als Lebensretter erweisen. Ich packte den vorderen Türgriff, abgeschlossen. Alle Türen waren verriegelt. Ich hämmerte gegen die Scheiben. Ich sah gar kein Gesicht, ich sah nur das goldene Haar. Ich holte meine Taschenlampe, zertrümmerte eine Scheibe und zog Geoffrey Reardon aus dem Auto. Ich wusste, dass er tot war, noch bevor ich ihn auf das Gras hinausgezogen hatte. Trotzdem presste ich meinen Finger auf seine Halsschlagader. Geoffrey Reardon war schon kalt. Die Zeitungen schreiben, es war Selbstmord. Geoffrey Reardons Tod sah wie Selbstmord aus. Ja, schmeckte nach Selbstmord, aber... Wenn der Bursche so große Probleme gehabt hätte, dann hätte ich's gerochen. Ich bin keine schlechte Spürnase. Wie deine Mutter immer so schön zu sagen pflegte. Sagst du doch immer. Andererseits, bei meinem Ex-Mann habe ich auch nichts gemerkt. Mein Ex-Mann hat es ganz langsam gemacht mit Kokain. Er sagte, das hilft ihm bei seiner Musik. Ich sagte, es hilft ihm höchstens mit der Tatsache fertig zu werden, dass seine Musik Mist ist. Aber dann war ich ein gemeines, eiskaltes Miststück. Wenigstens sagte er das, als wir uns trennten. Ausspannen solltest du. Vor allem nach deinem Unfall. Übrigens, die Polizei hat deswegen angerufen. Die Unfallermittlung hat nichts gebracht. Sie haben das eingestellt. Das stinkt doch! Plötzlich ist alles erledigt. Mr. Haslams Tochter ist zu Hause. Erledigt. Geoffrey Reardon ist tot. Selbstmord. Fertig. Erledigt. Ein Cop schubst mich von der Straße. Erledigt. Du kannst nicht beweisen, wer es war. Manelli und seine Leute, ich schwör's. Du musst dich erst mal schonen. Zu Hause nervten jetzt beide Klempner. Ich biss die Zähne zusammen, bis mir fast der Kiefer brach. Ich polterte die Treppe runter und drückte mein rechtes Auge an den Spion. Trotz des verzerrten Bildes erkannte ich das Gesicht sofort. Draußen stand der Mann, dessen Foto Geoffrey gehütet hatte. Vielleicht hätte ich meine Schulter gegen die Tür gedrückt, wenn er unbekannt und hässlich gewesen wäre, aber ich ließ ihn in die Wohnung stürmen und taxierte ihn. Und es war wirklich das reinste Vergnügen, vor allem die tiefliegenden Augen. Mit alarmierender Plötzlichkeit richtete er sie auf mich, wie ein Raubvogel sein Frühstück begutachtet. Du machst keinen Mucks. Verstehst du? Keinen Mucks. Ich hatte zu lange in diese Augen geschaut, statt auf seine Hände. Jetzt hatte ich ein Messer am Hals. Sag mir einfach nur, warum du es getan hast. Warum? Na los! Die Welt war stehen geblieben. Das Zimmer schien das gleiche zu sein. Tante Beas Orientteppich leuchtete im Sonnenlicht. Mir fiel auf, wie abgewetzt das beigefarbene Sofa war. Das einzige Geräusch kam vom Vogel, der im Sand auf dem Boden seines Käfigs herumschlurfte. Also wird's bald! Los! Ross war oben. Die Klempner waren oben, alle in Rufweite. Der Bursche manövrierte sich hinter mich auf meine linke Seite. Er war Linkshänder, hielt das Messer mit der linken Hand. Die Spitze ritzte mein Schlüsselbein, rutschte nach oben. Sag schon! Na sag's! Ich spürte die Messerspitze nicht mehr und verdrehte die Augen, um zu sehen, wo sie geblieben war. Meine Nase kam mir dabei in die Quere. Wahrscheinlich hätte ich ihm das Messer abquasseln können, aber jetzt war ich sauer. Also knallte ich ihm den Ellbogen in die Rippen und presste gleichzeitig meinen Hals zum Schutz fest an meinen Brustkorb. Mit dem Arm griff ich über meine rechte Schulter, packte eine Handvoll Haare, bückte mich blitzschnell nach vorn und riss mit allem, was ich an Kraft aufzubieten hatte. Während er stürzte, rannte ich zum Schreibtisch und holte meine 38er aus der Schublade. Mein Knie tat fürchterlich weh. Aber ich hatte gewonnen. Ich hab Krach gehört. Da erst kam Ross ins Zimmer. Wer ist das? Ich weiß, dass du bei meinem Bruder warst. Und dann hast du ihn fertig gemacht. Reden Sie keinen Stuss. Ich glaube, ich mach uns einen Drink. Immer ist er in irgendwelche Katastrophen geschlittert. Und immer habe ich ihn rausgezogen. Bis du herumgeschnüffelt hast, du Dreckstück. Von zwei Schulen ist er schon gefeuert worden. Nur weil er in keine Schublade passt. Ich bin kein Psychologe, ich bin Privatdetektiv. Wo hast du den Whisky versteckt, Carlotta? Ich bin hinter etwas her, das Ihr Bruder sich ausgeliehen hatte. Haben Sie einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Dann geben Sie ihn mir. Sie sollen mir den Schlüssel geben. Dann kann der junge Mann ja endlich aufstehen, nicht wahr? In zwei Wochen muss ich vor den Disziplinarausschuss. Und wenn Manelli hinter der Notbar steckt, bin ich erst recht geliefert. Keine Zeugin, das Messer verschwunden. Sag mir jetzt klipp und klar, ob du gegen Manelli ermittelst. Carlotta. Ja, wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Wegen Korruption, meine ich. Ach, ich hätte dich gar nicht behelligt, wenn ich gewusst hätte, dass ausgerechnet Manelli korrupt ist. Jetzt wissen wir es aber. Und Manelli ist dir einen Schritt voraus. Die ganze Provokation in der Notbar war eine Falle. Und du bist einfach reingetappt vor lauter Vietnam-Erinnerungen, oder was? Du gehst zu weit, Carlotta. Manelli wird wie ein Unschuldslamm aus der ganzen Sache rauskommen, wenn ich weg bin. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Kennst du Kollegen in Lincoln? Vielleicht. Du willst, dass ich nach der Leiche von dem Lehrer frage? Eine Hand wäscht die andere. Das hört sich bei dir blöd an. Ich war in seiner Wohnung, aber jemand ist mir zuvor gekommen. Alles war regelrecht auseinandergenommen. Vielleicht steckt der Kerl doch in was drin. Drogen oder Pornos mit Schülerinnen oder in der Richtung. Ich habe nach dem Tagebuch gesucht von der Ausreißerin Valerie. Ja, das war weg. Aber ein paar andere Unterlagen habe ich doch noch entdeckt. Geoffrey Reardon war hochverschuldet. Und trotzdem hat er einen teuren Flug vor, und zwar nicht allein, sondern zu zweit. Ich tippe auf Valerie. Habt ihr die beiden dann nicht abgehauen? Ja, weil er erst das Geld besorgen musste. Bestimmt nicht auf legale Art. Erpressung? Ja, und noch etwas. Er hat zwei Flüge angezahlt, aber den zweiten Flug dann annulliert. Der Mann hat Valerie leere Versprechungen gemacht. So jemand bringt sich nicht einfach selber um. Gut, ich wasche dir die Hand. Und du machst dich wieder an die Arbeit, okay? Aber möglichst nicht bei Manelli.